Ich warte nachts als ein Schatten vor dem Licht und bin getarnt mit der Maske im Gesicht. Ich warte nachts, ich warte nachts, ich warte nachts, ich warte nachts, ich warte nachts als ein Schatten vor dem Licht und bin getarnt mit der Maske im Gesicht. Sie reden viel, doch Taten sagen mehr als Worte. Es braucht nicht viel, damit ich dich schon bald ermorde. Wir haben Streit, doch keine Handlung im Affekt. Ich lass mir Zeit und operiere dann verdeckt auf der tödlichen Mission, wenn Hass sich im Kopf festsetzt. Der Griff wird fest und die scharfe Klinge glänzt. Bild die Dunkelheit in der Person und meine Seele, sie wird bewohnt. Ein Dämon, der in mir wohnt und er wartet nur darauf, die Kontrolle sich zu holen. Bild die Dunkelheit in der Person und meine Seele, sie wird bewohnt. Ein Dämon, der in mir wohnt und er wartet nur darauf, die Kontrolle sich zu holen. Erinnerung verblasst, wo kommt das Blut nur her, das an meinen Händen klebt? Warum steigt dieser Durst nach noch viel mehr? Ich blicke in den Spiegel, doch der Spiegel, er bleibt leer. Instinktiv wächst dieser Trieb, Menschenleben zu zerstören. Es ist verwirrend, eine Krankheit im Gehirn. Die Zeitungen, sie schreiben, dass ich Amokläufer bin. Doch nur wenige, sie wissen, dass es auch stimmt, falls die Umstände mich zwingen. Und glaubst du wirklich, es macht mir Spaß? Ich bin gefoltert, das jeden Tag, schon mein ganzes Leben lang. Kämpf ich gegen an, ich gegen mich, ich gegen mich.